Eine Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Gründung der Nation fand am 3. Oktober vor der Grabstätte von Dangun statt. Daran nahmen Kim Yong-dae, Vorsitzender des Vereins für nationale Versöhnung und Vorsitzender des Zentralvorstandes der Sozialdemokratischen Partei Koreas, sowie die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Werktätigen der Stadt Pyongyang teil. Zugegen waren dabei auch die Auslandskoreaner, die sich in der D-Völker aufhalten. Nach der Gedenkfeier für Dangun gab es ein Referat.